Mighty Pups, hier kommen die Superhunde. Sie sind immer für dich da, das Superhunde-Team. Ryder und die Mighty Pups helfen dir, du wirst schon sehen. Chase! Sky! Rubble! Super! Everest! Rocky! Marshall! Superhunde, super drauf! Mighty Pups, nichts hält sie auf! Superhunde, Mighty Pups. Die Superhunde. Der Air Patroller raste durch die kleinen Straßen der Abenteuerbucht. Marshall, Sky, Chase, auf geht's. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mit einem Satz sprang Ryder auf sein Quad, das auf einer schmalen Plattform stand. Chase hüpfte in sein Polizei und Marshall in sein Feuerwehrauto. Die Rampe vor ihm öffnete sich und schon fuhren die drei los. Sky hinterher, die bereits in ihrem Hubschrauber vorausflog. Zum Hof von Bauer Alfred. Es war wohl doch nicht die beste Idee, das Silodach zu putzen. Keine Sorge, Bauer Alfred. Ryder hat alles unter Kontrolle. Bauer Alfred hing an einem Luftballon oberhalb seines Getreidesilos und kam weder vor noch zurück. Marshall, fahr die Leiter hoch. Leiter hoch! Die Feuerwehrleiter reichte bis zum Dach des Silos hinauf. Sky, wir brauchen Verstärkung aus der Luft. Ich bin der Flughund und bin schon da. Sky steuerte ihren Hubschrauber direkt neben Bauer Alfred. Marshall, kannst du den Ballon zum Platzen bringen? Aber klar kann ich das. Im Nu war der Ballon kaputt. Juhu! Und Bauer Alfred auf dem Weg Richtung Boden. Oh! Chase, fang ihn auf. Wuff, wuff. Netz! Schon hing das Netz direkt über dem Boden und Bauer Alfred landete weich. Oh, danke, ihr habt mich gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Lasst uns nach Hause fahren. Wiedersehen, nein. Bauer Alfred. Am Strand der Abenteuerbucht, gleich neben den Klippen, stand seit einigen Tagen ein ungewöhnliches Gefährt. Es war... Meine Damen und Herren! Eine Rakete. Sie werden gleich Zeuge eines kleinen Schritts für einen Bürgermeister. Die Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf zusammen mit seinem Neffen Berthold gebaut hatte. Aber eines großen Schritts für mich! Und mit der er an diesem Abend tatsächlich zum Mond fliegen wollte. Bitte warten Sie noch mit dem Klatschen. Ich werde nämlich der erste Bürgermeister auf dem Mond sein. Und danach bin ich Bürgermeister des Weltraums und bekannt unter dem Namen der große Weltallbesserwisser. So wirklich beeindruckt sahen Captain Tolpatsch und Walli das Walross nicht aus. Sie waren die einzigen Zuschauer, außer Berthold natürlich. Weltallbesserwisser war meine Idee. Ich bin ein Genie. Das stimmt doch, Onkel. Mein super schlauer Neffe Berthold. Hohoho. Hoho. Und jetzt bereite weiter alles vor. Ich will abheben, bevor die Paw Patrol zurückkommt und meine wunderbaren Pläne verhindert. Also vertiefte sich Berthold wieder in die Daten auf seinem Computer, während Captain Tolpatsch ihm dabei über die Schulter schaute. Ich bin ja kein nörgelnder Neinsager, aber ich bin mir nicht sicher, ob die rostige Rakete genug Schub hat, der Schwerkraft zu entschweben. Und wieso? Man muss nämlich nicht unbedingt ein Raketenforscher sein, um zu wissen, dass x minus z hoch 3... Ah! Für einen Moment passte Berthold nicht auf und drückte aus Versehen auf den Startknopf. Das Display des Computers blinkte rot und schon hob die Rakete ab in den dunklen Himmel. Ich nehme alles zurück. Bürgermeister Besserwisser konnte es nicht glauben. Berthold? Um der erste Bürgermeister auf dem Mond zu sein, hätte ich mitfliegen müssen. Tut mir leid, Onkel Bürgermeister. Siehst du das? Die Rakete fliegt gar nicht zum Mond. Sie fliegt in Richtung... Oh. Erschrocken starrte der Junge auf seinen Computer, der den Flug der Rakete zeigte, die nun pfeilschnell auf einen großen Meteoriten zusauste. Das geht bestimmt nicht gut. Der Aufprall war heftig und ein Feuerball erhellte den Himmel, als der Meteorit nun aus seiner Umlaufbahn geschleudert wurde. Heute kann man toll Sterne beobachten. In der Abenteuerbucht war der Abend sternenklar. Auch auf dem Berg, wo Jake und die Husky-Hündin Everest lebten. Ach, Wahnsinn! Was fliegt denn da und rast genau auf die Abenteuerbucht zu? sieht aus wie ein Riesenstein aus dem All. Das heißt, dass es ein Meteorit ist. Das klang wirklich nicht gut. Ryder, bitte komm, schnell! Hallo Everest, was geht's? Ein Meteorit stürzt in die Abenteuerbucht. Sofort griff Ryder nach seinem Pawpad. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Everest, du räumst den Strand. Wir übernehmen die Stadt. Alles klar. Nichts wie los. Flugbahn des Meteoriten plus Geschwindigkeit... Berthold war noch immer mit seinen Berechnungen beschäftigt. Das bedeutet, er müsste genau... Da kommt er! Aufgeregt zog Captain Tollpatsch seine Kamera aus der Tasche. Das muss ich unbedingt fotografieren. Genau das tat er auch, während Wally sich mit der Flosse die Augen zuhielt und der Bürgermeister das Weite suchte. Erde am Neffe, nichts wie weg! Alles klar, ich komme sofort. Das Ergebnis plus 4 mal 2. Berthold hatte noch nicht begriffen, dass der Meteorit genau auf die Abenteuerbucht zuraste. Im Gegensatz zur Paw Patrol. Wir teilen uns auf. Ich sichere mit Rubble und Zuma diesen Teil der Stadt. Chase, du übernimmst mit den anderen den Teil der Stadt. Ich soll die anderen anführen? Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Rubble, Zuma, mir nach! Alle anderen, komm mit mir! Die Fellfreunde warnten jeden in der Abenteuerbucht. Bringt euch in Sicherheit! Den Restaurantbesitzer Herrn Pfeffer und seine Gäste. Ein Meteorit fliegt genau auf uns zu. Bürgermeisterin Gutherz, die gerade die Tulpen vor dem Rathaus goss. Megafon! Achtung, Abenteuerbucht! Ein Meteorit fliegt direkt auf die Stadt zu. Gehen Sie in Ihre Häuser! Nicht Sie weg! Geht alle in Deckung! Bleiben Sie in Ihren Häusern! Und schon bald war niemand mehr auf der Straße. Ryder, hier ist Anführer Chase. Die Leute sind alle in ihren Häusern. Nicht ganz. Henrietta, nicht weglaufen! Komm zurück! Na ja, fast alle. Bürgermeisterin Henrietta, runter von der Straße. Aber Bürgermeisterin Gutherz rannte immer noch ihrem Huhn hinterher, das nun auf den nächsten Baum flatterte. Oh, mein armes panisches Taschenhuhn. Bitte machen Sie Platz, ich hol Henrietta. Ganz ruhig, Henrietta. Alles wird gut. Bock, bock. Aber Henrietta achtete nicht auf Chase, sondern sprang aufgeregt vom Baum auf das Dach des Rathauses. Henrietta! Ryder, ich brauche Hilfe. Henrietta ist auf dem Rathausdach und sie hört nicht auf mich. Ich bin unterwegs. Mach die Tennisballkanone bereit. Die Tennisballkanone? Genau die. Denn Ryder hatte bereits einen Plan und war im Nu an der Seite des Polizeihundes. Also, Chase, du lockst sie mit diesen Maiskörnern in Sicherheit. Eine tolle Idee. Vorsichtig schüttete Ryder den Mais in Chase' Kanone. Henrietta, komm und hol sie dir! Chase schoss ein Maiskorn nach dem anderen hinauf aufs Dach. Und das Huhn begann sofort zu picken. Ryder, es klappt! Fantastisch! Endlich traute sich das Huhn vom Dach herunter und wurde von Ryder aufgefangen. Ich hab dich! Schnell in Deckung! Der Meteorit kam immer näher und näher und zog einen Feuerschweif hinter sich her. Everest, der Meteorit kommt auf dich zu. Ist der Strand geräumt? Ja, fast geschafft. Nur Captain Tollpatsch, Wally und Berthold waren noch dort. Wenn ich nicht so ein sternguckerfahrener Seefahrer wäre, könnte ich schwören, wir müssten jeden Moment... In Deckung! Captain Tollpatsch reagierte sofort, schnappte sich Wally und verschwand. Ich habe es gleich berechnet. Nur Berthold begriff immer noch nichts. Meteoriteneinschlag ist... Jetzt! Erschrocken duckte sich Berthold hinter einer Sandburg, als der Meteorit auch schon neben ihm einschlug. Es ist niemandem etwas passiert. Sehr gut, Everest. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Erleichtert gab Ryder Entwarnung. Ihr könnt wieder rauskommen. Der Meteorit hat uns verpasst. Das war knapp. Stimmt. Dann liefen er und die Fellfreunde hinunter zum Strand. Sehen wir uns den Meteoriten aus der Nähe an. Auf zum Meteorit! Danke, dass du Henrietta gerettet hast. Ich glaube, ich bin kein guter Anführer gewesen. Gib nicht auf. Beim nächsten Mal machst du es besser. Jetzt sehen wir uns den Stein aus dem Weltall an. Halt nicht weglaufen, Ryder! Ich muss erst noch ein Interview mit unserem Helden machen. Henrietta flatterte auf Ryders Arm. Wie ist das, ein Huhn vor einem Meteoriten gerettet zu haben? Auch Captain Tollpatsch hatte sich wieder beruhigt. Alles in Ordnung, Walli. Nur Berthold nicht. Er schüttelte sich gerade den Sand aus den Haaren, als auch schon die Fellfreunde neben ihm auftauchten. Wow. Aber sie hatten nur Augen für den glühenden Meteoriten, der in einem tiefen Sandloch lag. Aber warum glüht der Meteorit denn so? Man muss kein Genie sein, um das zu wissen. Wenn was aus dem Weltall in unsere Atmosphäre kommt, dann glüht es. Der Stein glühte aber nicht nur, sondern sandte plötzlich einen grellen Blitz aus, was? Der sich über den ganzen Strand schlängelte. Was? Was ist passiert? Herr Jemine! Vorsicht, Ryder! Irgendwas ist komisch mit dem Felsbrocken aus dem Weltall. Er glüht immer noch. Seht mal! Doch nun wurde er dunkel. Jetzt nicht mehr. Aus Freude darüber, dass uns allen nichts passiert ist, schlage ich vor, dass wir den Abenteuerbucht-Meteoriten im Rathaus ausstellen. Wir bringen ihn dahin. Aber er steckt ziemlich tief. Kannst du etwas von dem Sand wegschaufeln, Rubble? Mach ich, Ryder, und ich brauche noch nicht mal eine Schaufel. Wozu hatte Rubble schließlich seine Pfoten? Hä? Aber wieso begannen die denn zu leuchten? Neugierig vergrub Rubble nun auch den Kopf im Sand. Und auf einmal wurde der Meteorit emporgeschleudert und Rubble steckte seine Nase aus dem Sand. Hoppla! Sein ganzer Körper leuchtete. Oh oh! Während der Meteorit einmal über den Strand flog und dabei einen glühenden Schweif hinter sich herzog, bis er wieder im Sand landete. Verwundert schaute Chase sich um. Eben hatte er doch noch ganz woanders gestanden. Warum kann ich plötzlich so schnell laufen? Und warum bin ich so stark? Und warum konnte Everest mit ihrem Atem den Meteoriten vereisen? Entschuldigung. Wahnsinn, das ist richtiges Eis. Das ich mit meinen Pfoten schmelzen kann. Toll. Ich habe Glühpfoten. Die hatte auch Zuma, der nun ebenfalls die Pfoten ausstreckte. Hilf mir mal, ihn anzuschieben. Ein winziger Stoß genügte. Hey! Und der Meteorit flog einmal quer über den Strand. Nicht mein Gehirn nass machen. Was geschah hier? Was? Wieso kann ich ohne Flügel fliegen? Sky schwebte auf einem Wirbel in der Luft. Höher und höher ging es, bis sie dem Meteoriten zu nahe kam und sich auf dem Boden wiederfand. War ich gerade ein Wirbelwind oder ist mir einfach nur schwindelig? Wahrscheinlich beides. Hier ist irgendwas Komisches im Gange. Auch Rockys Pfoten glühten. Und dann traute er seinen Augen nicht. Komisch, aber toll. Das sind Superwerkzeuge. Ja! Sie waren riesengroß. Schimmerten grün und schwebten über ihm. Einfach so. Doch plötzlich traf der Hammer den Meteoriten. Und der rollte los, quer durch die Straßen der Abenteuerbucht. Verblüfft schauten alle ihm nach, auch Berthold. Das ist gemein! Die Hunde haben plötzlich Superkräfte! Ja, sieht ganz so aus, komisch. Aber wieso? Ich glaube, ich habe eine recht rätselhafte, aber relativ richtige Theorie. Vielleicht haben sich die Superkräfte des Meteoriten auf die Hunde übertragen. Doch nun nahm der Meteorit Kurs auf die Einsatzzentrale der Fellfreunde. Fassungslos mussten diese mit ansehen, wie die Zentrale zu glühen begann und sich vom Boden löste. Seht mal unsere Zentrale! Sie schwimmt! Sie hat auch Superkräfte! Ja, der Blitz des Meteoriten. Er hat nur uns Hunde und die Zentrale getroffen. Und darum haben wir jetzt Superkräfte. Wow! Los, schnell zum Meteoriten! Aufgeregt stürmten alle los. Bis auf Berthold. Ich finde das echt total gemein. Ich muss zu Fuß zu Onkel Bürgermeister zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte Raketenschuhe. Berthold griff nach seinem Computer, der ebenfalls vom Blitz getroffen worden war. Und da begann auch er zu leuchten. Sowas. Plötzlich schwebten um ihn herum die unterschiedlichsten Gegenstände und formten sich zu glühenden Schuhen. Ich hab mir Raketenschuhe gemacht. Begeistert sauste der Junge durch die Luft. Ich hab auch Superkräfte. Ich hab nur einen Knopf zum Abschalten vergessen. Ryder und die Fellfreunde hatten den Meteoriten in der Zwischenzeit ins Rathaus gebracht und ihn dort in der Eingangshalle aufgestellt. Ihr habt es geschafft, ihn herzubringen. Ich kann es nicht erwarten, bis alle ihn sehen. Wunderbar! Und er hatte dafür gesorgt, dass auch Berthold auf einmal sehr besondere Fähigkeiten besaß, die er gerade stolz seinem Onkel vorführte, der sich mit den Chaoskätzchen in seinem Versteck in den Klippen in Sicherheit gebracht hatte. Und ich kann alle möglichen technischen Geräte bauen. Ich muss nur die Hände bewegen. Siehst du, Onkel? Die Teile fliegen direkt dorthin. Es ist eine Mischung aus Popcornmaschine, Saftpresse und Joghurt-Eisautomat. Der gerade jede Menge Joghurt-Eis ausspuckte, das sich über den ganzen Boden verteilte. Ups. Doch die einzigen, die sich darüber freuten, waren die Chaoskätzchen. Also, wenn dieser Meteorit mir auch Superkräfte verleihen könnte, dann wäre ich ein Superbürgermeister. Onkel Bürgermeister? Also eines weiß ich genau. Er hat noch ganz viel Energie in seinem Kern. Wir müssen sie nur irgendwie anzapfen. Ja, ja, ja. Ich will unbedingt diesen Meteoriten haben. Er steht jetzt im Rathaus. Wir brauchen ein Superfahrzeug mit Superausrüstung, um reinzukommen und ihn uns zu schnappen. Entschlossen hob Berthold seine leuchtenden Hände und erschuf das Besserwissermobil. Ein Superfahrzeug mit jeder Menge Extras. Dann rasten er und sein Onkel los, Richtung Rathaus. Kristallchaoskätzchen! Wir sind auf dem Weg zur Abenteuerbucht! Ich mache erstmal die Scheiben dunkel. Dann kann keiner sehen, wer wir sind. Aber jetzt siehst du nicht, wo du hinfährst! Seh ich wohl! Oder doch nicht. Das Besserwissermobil kam erst auf dem Tulpenbeet vor dem Rathaus zum Stehen. Schnappen wir uns den Meteoriten! Berthold aktivierte eine kleine Maschine, die mit Hilfe eines Laserstrahls blitzschnell einen Kreis in die Mauer des Rathauses schnitt, bevor eine Roboterhand den Meteoriten herausholte. Geschafft! Und jetzt ab mit ihm in das Transportfach! Berthold hatte wirklich an alles gedacht, auch wenn der Deckel nicht zuging. Aber wen störte das schon? Doch nun wurde auch Bürgermeisterin Gutherz aufmerksam. Unser kostbarer Stein aus dem All! Und im Rathaus ist ein Riesenloch! Und meine Tulpen! Hier konnte nur die Paw Patrol helfen. Frau Bürgermeisterin, alles in Ordnung? Er ist weg! Jemand ist mit dem Meteoriten auf und davon! Wir werden ihn wiederholen. Kein Einsatz zu groß, keine Superkraftpfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Aber wie kommen wir rauf in die Zentrale? Die schwebte schließlich in der Luft. Ich habe extra ein Trampolin dafür gebaut. Springt einfach auf die große Pfote. Die große Pfote befand sich schräg unter der schwebenden Einsatzzentrale im Boden. Chase nahm als erster Anlauf. Das macht Spaß! Rubble sprang als nächster. Und dann Rocky, Zuma, Sky und Everest. Nur Marshall hüpfte ein wenig zu hoch. Pass auf! Bevor auch er in dem gläsernen Fahrstuhl der schwebenden Einsatzzentrale landete. Also so platt wie heute habe ich euch, glaube ich, noch nie gemacht. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und als sie das oberste Stockwerk erreichten, steckten die Fellfreunde in ihren Einsatzanzügen, die aussahen wie richtige Superanzüge. Ryder erwartete sie bereits in einem Raketenanzug mit Fledermausflügeln. Der Raketenrucksack, den du aufhast, ist spitze. Ich muss doch mit den Superhunden mithalten. Superhunde? Das gefällt mir. Die Superhunde auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, denn auf uns wartet eine Superaufgabe. Der Meteorit wurde gerade mit diesem geheimnisvollen Fahrzeug gestohlen. Was will denn jemand mit dem? Keine Ahnung, aber sie haben bestimmt nichts Gutes damit vor. Wir müssen uns diesen Gesteinsbrocken zurückholen. Super Sky, du suchst die Meteoritendiebe aus der Luft. Und mit den neuen Windreiterflügeln wird dir auch nicht schwindelig. Der Superflughund hebt jetzt ab! Ja! Super, Chase. Du holst das Fahrzeug mit deiner Supergeschwindigkeit ein. Und um gut abbremsen zu können, hast du einen neuen Super-Bremsfallschirm. Das ist ein Fall für Super Chase. Jeder von euch hat eine neue Super-Ausrüstung bekommen. Super-Ausrüstung? Ich habe nur noch eine Frage. Sky kann fliegen, aber wie sollen wir wieder nach unten kommen? So wie alle Superhelden. Seht mal raus. Vor den Augen der Superhunde verschwand das Trampolin unten am Boden und an seiner Stelle erschien... Du hast was drauf. Die Superhelden auf vier Pfoten legen los. Ein Superhund nach dem anderen flitzte zu der großen Rutsche hinüber, sauste hinunter, segelte durch die Luft und landete auf dem großen, dicken Luftkissen. Windreiterflügel! Ja! Wir sind die Superhunde! Ryder kam als letzter. Sky, finde das Auto mit den Dieben. Alles klar! Sky breitete ihre Windreiterflügel aus und hatte das Besserwissermobil im Nu entdeckt. Ich hab es! Es fährt in die Nachbarstadt. Ob da wohl ein nicht so netter Bürgermeister drin sitzt, den wir kennen? Sieh dir das mal an, Super Chase. Wird gemacht! Super Chase flitzte los mit seiner Supergeschwindigkeit. Und unbemerkt von Berthold und Bürgermeister Besserwisser. Erster Schritt, den Meteoriten stehlen, erledigt. Zweiter Schritt, ihn schnell in unsere Stadt bringen. Und was ist der dritte Schritt? Ein Blitz brachte das Superfahrzeug ins Schleudern. Oh, vielleicht besser fahren lernen. Stopp! Der Blitz verschwand und an seiner Stelle stand Chase plötzlich mitten auf der Straße. Wer immer da drin ist, gebt den Meteoriten zurück oder ihr kriegt Ärger mit den Superhunden. Niemals! Gib Gas, Berthold! Ich meine, geheimnisvoller Fahrer! Ja, Onkel Bürgermeister! Ich meine, mysteriöser Onkel! Jetzt war alles klar. Und schon tauchte Ryder in seinem Raketenanzug neben dem Superhund auf. Das sind Bürgermeister Besserwisser und sein Neffe Berthold! Bist du so schnell wie sie? Diese Superpfoten regeln das schon! Chase verschwand und Ryder griff nach seinem Pawpad. Super, Rubble! Die Besserwisser fahren zurück in die Stadt. Bau mit deinen Superkräften eine Straßensperre. Super Rubble ist der Retter! So schnell er konnte, schob Rubble einen dicken Baumstamm auf die Straße. Das ist noch nicht hoch genug. Er machte Kehrt und war im Handumdrehen mit einem Stapel Eisenbahnwaggons wieder zurück. So, jetzt kommt bestimmt keiner mehr hier durch. Achtung! Schon kam das Besserwissermobil angerast. Anhalten! Anhalten? Doch Berthold riss einfach den Lenker herum und steuerte hinüber zum Hafen. Onkel Bürgermeister, hast du etwa vergessen, dass ich dein Superneffe bin? Wasserfahrmodus einschalten! Die Räder des Besserwissermobils verschwanden. An deren Stelle erschienen Wasserski und schon rasten sie über das Wasser. Superhund Chase, der dicht hinter ihnen war, konnte gerade noch anhalten. Bremsfallschirm! Auch Ryder erreichte jetzt den Hafen. Ich hatte ihn schon fast eingeholt. Ist schon gut, Chase. Ich habe einen Plan. Super, Zuma. Diesem Superhund werden Sie nicht entwischen. Surfbrett! Jetzt kommt der große Wellenritt. Zuma liebte das Wasser und konnte surfen wie kein anderer. Er wartete eine große Welle ab, ließ sich von ihr mitnehmen und sie wurde immer höher und höher. Auch das noch? Oh, Hilfe! Die Welle brach, riss das Besserwissermobil mit sich und spülte es zurück zum Strand. Super Everest, Zeit für eine Abkühlung! Kaum war das Superfahrzeug an Land, wurde es von Everest auch schon vereist. Berthold, lass uns aufgeben und um einen heißen Kakao betteln. So schnell geben wir nicht auf. Laser einschalten. Das Eis taute und das Besserwissermobil war wieder frei. Oh nein, sie fahren in Richtung Nachbarstadt. Nicht mehr lange. Sky, dreh das Besserwissermobil um. Ein super Wirbelwind kommt sofort! Ich stelle in der Zwischenzeit eine Besserwisserfalle auf. Von der Zentrale aus kann ich den besten Platz dafür sehen. Schon war Ryder in der Luft und auch Sky auf dem Weg. Kaum hatte sie das Mobil erreicht, wirbelte sie es auch schon im Kreis herum, bis es wieder in die andere Richtung fuhr. Von dem Karussell ist mir ganz schlecht geworden. Zeit für den vierten Schritt. Bürgermeister läuft weg. Der Bürgermeister verschwand in einer Kapsel, die sich nun vom Besserwissermobil löste. Ich wollte doch die Fluchtkapsel ausprobieren. Doch dafür war es zu spät. Als Ryder in seinem Raketenanzug die Einsatzzentrale erreichte, schaltete er sofort den großen Bildschirm ein, auf dem Sky erschien. Sie fahren jetzt wieder in die Abenteuerbucht. Gut gemacht. Rocky, versuch die beiden mit deinem Superwerkzeug in die Seitenstraße zu lenken. Alles klar, ich baue eine Sperre auf, damit sie falsch abbiegen. Sofort machte sich Super Rocky an die Arbeit. Die Umleitung war gerade fertig, als das Besserwissermobil auch schon daran vorbeiraste. Gute Arbeit, Rocky. Marshall, bring die Straße unter ihnen zum Schmelzen. Ich bin der Super-Rettungshund. Mit seinen Glühpfoten war das für Marshall überhaupt kein Problem. Und bereits wenig später blieb das Besserwissermobil auch schon stecken. Es konnte keinen Meter mehr vor oder zurück. Das habt ihr ganz toll gemacht, Superhunde. Wir haben echte Superkräfte. Das war wieder ein super Plan, Ryder. Du bist der beste Anführer, den man haben kann. Stimmt, der allerbeste. Da kennt ihr aber Berthold Besserwisser schlecht. Doch sein Lautsprecher brach einfach ab. Wollte ich sagen. Superhunde! Auch Bürgermeisterin Gutherz war sehr zufrieden. Das habt ihr super gemacht! Ihr habt unseren Meteoriten gerettet! Rubble, Zeit, den Meteoriten ins Rathaus zurückzubringen. Supergreifer! Vorsichtig hob Rubble den Meteoriten aus der Ladeluke. Und Chase, bis sein Onkel kommt, um ihn abzuholen, passt du auf Berthold auf. Die anderen werden dir helfen. Ich bin wieder der Anführer? Aber das letzte Mal hat das nicht geklappt. Sowas kann passieren. Aber ein guter Anführer gibt nie auf. Und ich weiß, dass du es kannst. Na klar, schaffst du das. Wenn das so ist, dann werde ich dich bestimmt nicht enttäuschen, Ryder. Das weiß ich doch. Ich werde inzwischen die Unordnung, die Berthold in der Stadt angerichtet hat, beseitigen. Ich melde mich bei euch. Anführer Chase, wie sollen wir auf Berthold aufpassen? Mir und meiner Supergeschwindigkeit kann er nicht entkommen. Ich pass auf und ihr könnt Ryder inzwischen beim Aufräumen helfen. Eine super Idee. Und anfangen könnt ihr mit meinen armen, zerdrückten Tulpen. Nur damit du es weißt, Berthold, ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Egal, was passiert. Wenn sich Chase da nur nicht irrte. Ein kleiner Hund wird es nicht schaffen, Super Berthold aufzuhalten. Berthold drückte auf einen Knopf, wodurch sein Sitz zu einem Schleudersitz wurde. Mit eingebauten Düsen. Wow, ist das hoch. Warte, Berthold! Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin doch der Anführer. Also nahm Super Chase die Verfolgung auf. Noch ahnte er nicht, was der Junge im Schilde führte. Er war nämlich bereits wieder gelandet. Das ist also die berühmte Zentrale der Paw Patrol. Neuer Plan. Ich mache sie zur Berthold-Besserwisser-Zentrale. Und dann schnappe ich mir den Meteoriten. Zeit für einen Besserwisser-Superanzug. Berthold verlor keine Zeit. Er konnte sich schließlich alles bauen, was er wollte. Unbemerkt von Ryder im Inneren der Zentrale. Ich sehe mal nach, was die Hunde machen. Die waren bereits ziemlich fleißig. Marshall, ihr habt wohl schon angefangen aufzuräumen. Ja, und alle Hunde helfen mit. Genau. Ah, geht ganz schnell. Leise näherte sich der gläserne Fahrstuhl dem obersten Stockwerk. Die Türen öffneten sich. Berthold machte den ersten Schritt hinaus, als ihm sein neuer Helm über die Augen rutschte. Noch hatte Ryder ihn nicht bemerkt. Danke, Freunde. Aber wer passt auf Berthold auf? Keine Sorge, das macht Chase. Oder vielleicht doch nicht. Berthold ist ausgebüxt. Was sollen wir tun? Nichts. Berthold? Denn der Junge tippte Ryder gerade von hinten auf die Schulter. Ich schalte meinen magnetischen Superanzug-Entferner ein. Ryders Raketenanzug löste sich und verschwand in der Maschine. Hey, mein Superanzug und mein Powerpad! Ryder, Ryder, es tut mir so leid. Pass auf! Zu spät! Ryder-Verstecker einschalten! Eine riesige Blase erschien, flog direkt auf Ryder zu und hüllte ihn vollständig ein. Ryder saß fest. Nun fuhr Berthold einen Greifer aus, der packte die Blase und schob sie hinüber in den gläsernen Fahrstuhl. Ich schaff das schon wieder, hier rauszukommen. Viel Glück. Der Fahrstuhl verschwand in der Tiefe. Was ist denn jetzt passiert? Berthold ist los, das ist los. Die Zentrale gehört jetzt Berthold Besserwisser. Wir holen unseren Ryder zurück. Irgendwie zur Zentrale oder wo sie früher war. Na dann wünsche ich euch viel Glück. Jetzt verstehe ich, wieso mein Onkel nur Kätzchen hat. Der Fahrstuhl brachte die Blase mit Ryder darin ganz nach unten in den Keller. Hey! Dann schlossen sich die Türen. Ich muss auf jeden Fall hier raus. Zuerst muss ich diese Blase zerplatzen lassen. Ryder schaffte es, die Blase gegen eine Tischkante zu kugeln. Ja! Und sie ging tatsächlich kaputt. Die Hunde brauchen mich. Aber die Kellertür war fest verschlossen. Ich muss irgendwie Chase erreichen. Aber wie? Ryder griff nach einer Taschenlampe und schaute sich aufmerksam um. Viele Regale standen im Keller mit jeder Menge Krimskrams, Werkzeug und elektrischen Geräten. Ich baue mir ein neues Pawpad. Irgendwie musste es ihm gelingen, Kontakt zu den Fellfreunden aufzunehmen, die sich unter ihrer schwebenden Einsatzzentrale versammelt hatten. Also, Superhunde, wir müssen darauf kommen und Ryder befreien. Alles klar, das schaffen wir los. Wir schon. Wir sind dabei. Wie ist dein Plan? Mein Plan? Natürlich. Ein Anführer hat immer einen Plan. Wie könnten wir Ryder retten? Wir wissen, dass er in der Zentrale ist, aber wir wissen nicht, wo genau. Also, Sky, vielleicht kannst du aus der Luft sehen, wo Ryder ist. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Schon war Sky in der Luft. Everest, bau eine riesen Eisrampe, mit der wir hochspringen können. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Auch Everest machte sich sofort an die Arbeit. Marshall, du gehst vor. Klar, wird gemacht. Oh nein. Aber Marshall rutschte auf der vereisten Rampe immer wieder aus. Nichts passiert. Den Superhund mit den heißen Pfoten den Eisberg hochzuschicken, war ein schlechter Plan. Wozu haben wir das Trampolin? Also, Rocky. Nein, doch nicht. Rubble. Besser auch nicht. Alle beide. Zum Trampolin. Wird gemacht. Am besten gehe ich auch mit. Rocky und Rubble wollten gerade loslegen. Wir springen nacheinander ab. Als der schnelle Chase sie von den Pfoten riss. Entschuldigung! Und alle drei hinauf zu ihrer schwebenden Zentrale geschleudert wurden. Leider stießen sie dabei gegen Sky, die dadurch das Gleichgewicht verlor. Das sah nicht gut aus. Wir müssen sie auffangen. Ich mache einen Schneehügel, in dem sie landen können. Der Hügel wurde im allerletzten Moment fertig. Das war ja gerade noch einmal gut gegangen. Jetzt wisst ihr mal, wie es mir immer geht. Schnell stemmte Marshall seine Glühpfoten gegen den Schneehügel, der sofort schmolz. Es tut mir so leid. Ich dachte, dass mein Plan funktioniert. Das macht doch nichts. Bei Ryder klappt auch nicht alles beim ersten Versuch. Stimmt, aber er gibt niemals auf. Wir müssen uns was anderes überlegen. Eine gute Idee, aber mir fällt nichts ein. Außer jemand anders ist der Anführer. Alle Augen richteten sich auf Rubble. Jetzt seht doch nicht mich an. Mein einziger Plan ist futtern. Über ihnen in der Einsatzzentrale gönnte sich Berthold keine Pause. Meine Magnetstrahlmaschine ist fast fertig. Autsch. Wenn auch noch nicht jedes Teil da war, wo es hin sollte. Das war mein Puch, du dummer Hebel. An deinen Platz. Genau. Jetzt schnapp ich mir den Meteoriten und dann habe ich noch mehr Superkräfte. Ha! Wenn ihm nur sein Helm nicht ständig über die Augen gerutscht wäre. Blöder, viel zu großer Helm. Berthold richtete den Magnetstrahl nun genau auf den Meteoriten in der Halle des Rathauses, vor dem Bürgermeisterin Gutherz gerade ihre Tulpen bewunderte. Ist Ist es nicht schön, Henrietta? Endlich ist in der Abenteuerbucht alles wieder normal. Bis auf dieser rätselhafte Strahl, der unseren Meteoriten klaut. Was? Fassungslos musste die Bürgermeisterin mit ansehen, wie der Strahl den Meteoriten emporhob. Nicht schon wieder! Immer höher und höher, bis der Stein aus dem All sogar den Glockenturm durchbrach. Dann steuerte Berthold ihn vorsichtig zu sich in die Zentrale. Ja, ich hab's geschafft. Haha, jetzt bist du mein Meteorit. Aber es macht keinen Spaß, mit einem Stein zu reden. Ich weiß, was ich mache. Bürgermeister Besserwisser und seine Chaoskätzchen ahnten noch nicht, was Berthold im Schilde führte. Mein Neffe hält sich bestimmt für den Allergrößten, weil er nicht weggelaufen ist, so wie ich. Aber dafür hat er keinen Mondbürgermeisterhut. Triumphierend hielt der Bürgermeister seinen Raumfahrerhelm in die Höhe, als er und sein Helm auch schon von dem Magnetstrahl angezogen wurden. Ryder saß unterdessen immer noch im Keller fest und bastelte. Test, Test! Chase, hörst du mich? Es funktioniert leider doch nicht. Aber ich gebe nicht auf! Das taten auch die Superhunde nicht, als sie den Bürgermeister vorbeischweben sahen. Hat Berthold den Meteoriten und den Bürgermeister. Wir sollten diesem Berthold sagen, dass es langsam reicht. Entschlossen streckte Zuma seine Pfote aus und ein Wasserschwall traf Marshall. Entschuldigung, war keine Absicht. Du entscheidest, Chase. Ryder hat gesagt, du bist der Anführer. Ja! Das war wirklich eine große Verantwortung. Bürgermeister Besserwisser landete nun. Genau neben dem Meteoriten. Onkel Bürgermeister, ich wollte dir was zeigen. Ich hab den Meteoriten geklaut, ganz allein. Berthold ist ein Superdieb, der gemeinste, den es gibt. Das hat sich sogar gereimt, Superneffe. Dann zapfe ich den Meteoriten mal an, um Superbürgermeisterkräfte zu bekommen. Eigentlich habe ich beschlossen, dass ich Superbürgermeister der Abenteuerbucht werde. Und du wirst mein Hilfsbürgermeister. Was? Das ist aber unfair. Doch da setzte der Greifer den Bürgermeisterhut auch schon auf Bertholds Kopf. Ein automatischer Hutschnapper. Raffiniert. Aber nun schaltete sich der große Bildschirm ein. Berthold, hier ist Superhund Chase. Und hier ist Superbürgermeister Berthold. Nicht mehr lange. Du musst Ryder freilassen und den Meteoriten zurückgeben. Warte, lass mich kurz darüber nachdenken. Nein! Berthold schaltete einfach den Bildschirm aus. Ich bin der Superneffe. Ab jetzt bin ich hier Chefe. Das möchtest du vielleicht, aber du hast einen großen Fehler gemacht. Du hast Ryder eingesperrt. Na und? Er ist der Anführer der Paw Patrol. Die Hunde werden alles tun, um ihn zu befreien. Und mit ihren Superkräften könnten sie es sogar schaffen. Stimmt. Ich brauche eigentlich nur einen Superhund-Einfänger. Eine Supermaschine, um sie zu schnappen. Und die kann ich mir bauen. Aber dazu brauche ich ein paar Extrateile. Berthold wusste auch genau welche. Es hat nicht geholfen, mit Berthold zu reden. Dazu blieb aber keine Zeit. Denn der Magnetstrahl richtete sich bereits auf den Hof von Bauer Alfred und riss das Dach vom Silo. Nein, bitte nicht! Das hatte ich gerade erst sauber gemacht! Als nächstes war eine Figur aus Katis Hundesalon an der Reihe. Dann ein Teil der Bahngleise, der Transporter von Herrn Pfeffer und noch einiges mehr. Wie willst du denn aus dem ganzen Zeug einen Superhunde-Einfänger machen? Das zeige ich dir gleich, Onkel Hilfsbürgermeister. Aber zuerst verstecke ich die Maschine und dann gibt es eine gemeine Überraschung. Die einzelnen Teile verschwanden in einer dichten Wolke am Himmel und fügten sich dort zu der neuen Maschine zusammen. Die Superhunde und auch Captain Tollpatsch waren sehr besorgt. Dem Turboteil richtet unser tückischer Tüftler noch mehr Tohuwabohu an. Oh nein, Ryder wüsste, was zu tun ist, wenn er hier wäre. Wenn wir die dicke Wolke wegschieben könnten, könnten wir sehen, was Berthold vorhat. Ja, das stimmt. Ja. Das war ganz klar eine Aufgabe für Sky. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Sky wirbelte zu der dichten Wolke hinauf und traute ihren Augen nicht. Es ist ein Riesenroboter! Der Roboter war so groß wie ein Haus mit dicken Armen und Beinen und einer Kapsel am Kopf, in der Berthold hockte. Die Wolke löste sich auf und Berthold gab seinem Onkel in der Zentrale ein Zeichen. Und jetzt lass mich runter, damit mich alle sehen können. Meine Tulpen! Berthold landete in seinem Riesenroboter genau im Blumenbeet vor dem Rathaus. Ein Riesenroboter! Doch dann nahm die Bürgermeisterin Lieberreis aus. Denn der Riesenroboter stapfte los. Superhunde, ich werde euch einfangen! Keine Ahnung, aber passt auf, dass er euch nicht schnappt. Die Fellfreunde stoben auseinander. Doch Berthold streckte bereits seine Roboterarme nach ihnen aus. Aber die hatten keine Kraft. Er konnte sie einfach nicht anheben. Onkel Hilfsbürgermeister, mein Roboter ist zu groß. Lade den Meteoriten auf, dann kann ich seine Kräfte anzapfen für meinen genialen Trick. Aber lass dich nicht von den Superhunden erwischen. Jetzt weiß ich, wie es den Kätzchen geht, wenn ich sie rumkommandiere. Trotzdem tat er, was sein Neffe wollte. Und Ryder? Dem war es tatsächlich gelungen, ein Funkgerät zu bauen. Fertig. Versuchen wir es nochmal. Aber er bekam keine Verbindung zu Chase. Onkel, beeil dich! Stattdessen aber zu Berthold und dessen Onkel. Mein Hundeeinfängerroboter funktioniert immer noch nicht. Wenn ich mich nicht irre, spricht dort gerade Berthold Besserwisser. Versuch du mal, einen Meteoriten in einen Riesenroboter einzuladen. Riesenroboter? Meteorit? Ryder wurde eines klar. Er musste hier raus und den Superhunden helfen. Aber schnell. Chase, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Viel Zeit blieb Chase aber nicht mehr. Denn der Meteorit landete jetzt in einem stabilen Rucksack auf der Schulter des Roboters. Versuchen wir es mit Mega-Meteoritenkraft! Der Stein aus dem All begann zu glühen. Und der Riesenroboter erwachte zum Leben. Es klappt! Was wollte ich gerade noch mal machen? Die Superhunde einfangen! Genau! Die Superhunde hatten sich unter zwei großen Sonnenschirmen versteckt. Aber das nützte ihnen nichts. Kuckuck! Schnell, lauf weg! Ich versuche irgendwas! Alle stürmten los. Nur der kleine Feuerwehrhund nicht. Marshall, was machst du noch hier? Ich bin deine Verstärkung! Schon schwirrten zwei Fangnetze durch die Luft. Chase konnte gerade noch entkommen. Marshall nicht. Wäre ich doch bloß weggelaufen. Zu spät. Schon wurde das Netz mit Marshall von der riesigen Roboterhand hochgezogen. Marshall! Mein meteoritenbetriebener Roboter ist toll! Nur der Helm nicht. Das hat er also mit dem Meteoriten gemacht. Wir sitzen wirklich in der Patsche. Ups, das wollte ich doch nicht verraten. Darum nichts wie los. Als nächstes war der Roboter hinter Rubble her. Ein Hundeleckerli an einer Seilrutsche? Nein, Rubble nicht, das ist eine Falle. Die Warnung kam leider zu spät. Dann war Zuma an der Reihe. Oh nein! Danach Everest. Sky, Achtung! Sky. Oh oh. Auch Rocky konnte dem Riesenroboter nicht entkommen. Spricht auch noch Rocky? Chase war entsetzt. Ich bin kein guter Anführer. Alle meine Fellfreunde wurden gefangen. Oh, was würde Ryder tun? Was würde er tun? Moment, Ryder sagt, ein guter Anführer gibt niemals auf. Also tue ich das auch nicht. Auf einmal wusste Chase, was er tun musste. Sauste mit seiner Supergeschwindigkeit los und sprang entschlossen auf die Schulter des Riesenroboters. Wir werden dich aufhalten und Ryder befreien. Superhunde, ich hab einen Plan. Die Superhunde, die in den Netzen feststeckten, stellten die Ohren auf. Super, Marshall, heize deinem Netz mal richtig ein. Eine super Idee, Anführer Chase. Marshall streckte seine Glühpfoten aus und alle Netze schmolzen. Du bist dran, Rubble. Benutz deine Superkraft. Schnell spannte Rubble ein Seil zwischen sich und den Roboter, zog daran mit seinen Superkräften, wurde hochgeschleudert und durchtrennte dabei die Netze von Sky und Rocky. Jetzt waren alle frei. Die Superhelfer auf vier Pfoten legen los. Hey, ihr glaubt doch nicht, dass ihr mir entkommen könnt. Zuma, setz den Roboter unter Wasser. Eine große Wasserlache breitete sich unter dem Roboter aus. Was? Diese Pfütze soll meinen Riesenroboter aufhalten? Ha! Everest, die Pfütze muss gefrieren. Eisbad! Im Nu war das Wasser um den Roboter herum gefroren und der geriet sofort ins Rutschen. Warum kann ich nicht Schlittschuh laufen? Aber da rutschte er bereits aus und landete ein ganzes Stück entfernt im Tulpenbeet. Nein, nicht schon wieder! Oh. Ryder dagegen saß immer noch im Keller fest. Onkel Hilfsbürgermeister an Berthold. Und lauschte. Warum dauert es denn so lange, diese Superhunde einzufangen? Die Hunde sind doch stärker, als ich gedacht habe. Ja, weiter so, Fellfreunde. Du hast einen Meteoriten in deinem Rucksack. Der verleiht deinem Roboter mehr Kraft, als alle Hunde zusammen haben. Ich muss den Hunden sagen, dass sie den Meteoriten da rausholen müssen. Nur dann hat der Roboter nicht mehr genug Kraft. Doch Berthold stand bereits wieder auf seinen Roboterbeinen. Ein kleiner Sturz kann meinen Hundeeinfänger doch nicht aufhalten. Dann versuch mal, mich zu fangen. Chase sauste mit seiner Supergeschwindigkeit davon. Super Raketenschubdüsen starten durch! Die Raketendüsen machten den Roboter sehr schnell. Schon streckte er seine mächtige Hand nach Chase aus. Daneben! Wieder daneben! Du wirst mich einfach nicht kriegen! Der Superhund wurde immer schneller. Aber der Roboter auch. Wow! Diesmal wirst du mir nicht entkommen! Berthold hatte Chase fast erwischt, als ihm wieder einmal sein Helm über die Augen rutschte. Bremsfallschirm! Der Superhund bremste ab, der Roboter verlor das Gleichgewicht, schleuderte gegen die Felsen am Rand der Straße, sauste dann durch die Luft, bis er sich an der schwebenden Einsatzzentrale festklammerte. Ups! Oh nein! Durch den Aufprall geriet die aber in eine Schieflage. Und das merkte auch Ryder im Keller. Das ist überhaupt nicht gut. Doch, die Tür öffnete sich nämlich. Aber das schon. Ryder stürmte hinaus. Er musste hinauf ins oberste Stockwerk. Und zwar schnell. Onkel Besserwisser, wir haben ein Problem. Der Roboter hat aus der Zentrale eine Rakete gemacht. Ein Problem? Dann bin ich doch der erste Bürgermeister auf dem Mond. Doch das würden die Superhunde nicht zulassen. Wir müssen die Raketenzentrale aufhalten. Schließlich ist Ryder immer noch da drin. Dann nichts wie los. Das ist mein Plan, Sky. Du fliegst uns alle rauf zur Zentrale und dann retten wir Ryder mit unseren Superkräften. Dann müsste ich euch irgendwie tragen. Rocky, hast du einen Gürtel für deine Superwerkzeuge? Rockys Werkzeuge wirbelten durch die Luft und bauten im Nu einen großen, grün schimmernden Gürtel. Ja, jetzt schon. Der kleine Taschen an der Seite hatte. Gut gemacht, Rocky. Alle einsteigen, bitte. Jeder der Superhunde kletterte nun in eine der Taschen. Alle fertig machen zum Raketenstart. Dann wirbelte Sky herum, schnappte sich den Gürtel mit ihren Freunden und brachte sie hinauf zu ihrer schwebenden Zentrale. Da sind wir schon. Raus mit euch! Wir müssen Ryder retten, bevor der Turm ins Weltall fliegt. Alle sprangen ab, doch Bürgermeister Besserwisser hatte sie bereits entdeckt. Diese lästigen Hunde! Sie dürfen nicht reinkommen! Am besten, ich schalte den Fahrstuhl aus! Los, wir fahren hoch und suchen Ryder! Rubble ist der Retter! Mit seinen Superkräften stemmte Rubble die Fahrstuhltür auf. Doch... Wir haben ein Problem! Der Fahrstuhl ist ausgeschaltet. Das ist nicht schlimm. Wenn ein Plan scheitert, versuchen wir den nächsten. Genau wie Ryder. Chase nahm die Superhunde mit hinaus auf die Plattform. Zu den Füßen des Roboters, der sich verzweifelt festklammerte. Probieren wir, die Düsen abzuschalten. Marshall, schieß ein paar Blubberblasen ab. Blubberblasen. Die Blubberblasen löschten das Feuer der Superdüsen. Zumindest für einen Moment. Everest, wir brauchen etwas Eis. Sofort schoss Zuma einen Wasserstrahl auf die Düsen ab, den Everest vereiste. Damit war der Raketenantrieb außer Betrieb und die Einsatzzentrale sank wieder hinab. Oh oh, hoffentlich ist eine davon die Neustart-Taste. Ungeduldig drückte Berthold auf den Knöpfen vor sich herum. Und tatsächlich, der Antrieb funktionierte wieder. Ryder hatte inzwischen gemerkt, dass der gläserne Fahrstuhl außer Betrieb war. Ich muss irgendwie da oben hochkommen, damit ich die Hunde anrufen kann. Kurzerhand kletterte er an der langen Stange hinauf, die er normalerweise hinunterrutschte. Er wusste ja nicht, dass die Superhunde bereits draußen auf der Plattform saßen. Chase, was machen wir jetzt? Wir geben nicht auf. Ryder würde das auch nicht tun. Wir müssen uns beeilen. Die Roboterdüsen haben richtig viel Kraft. Stimmt, Meteoritenkraft. Wenn wir es schaffen, den Meteoriten rauszuholen, halten wir den Roboter auf. Guter Plan, Chase. Aber wo ist der Meteorit? Irgendwo im Roboter. Such ihn! Die Fellfreunde verloren keine Zeit. Aber Bürgermeister Besserwisser ließ sie nicht aus den Augen. Ihr Hunde haltet mich nicht auf! Nein, aber Ryder. Bürgermeister Besserwisser, der Weltraumausflug ist vorbei. Ryder? Erschrocken machte der Bürgermeister ein paar Schritte rückwärts und unterbrach dabei die Verbindung zwischen der Zentrale und den Superhunden. Fellfreunde, bitte kommen! Hier ist Ryder. Ich muss Ihnen irgendwie mitteilen, wo der Meteorit ist. Schnell lief Ryder zu dem großen Fernrohr in der Mitte der Zentrale, griff nach seiner Taschenlampe und hielt sie genau vor einen der Scheinwerfer. Chase ist ein kluger Hund. Ich weiß, wie er drauf kommen wird. Ein heller Kreis mit einer Pfote erschien am Himmel. Ich habe noch nichts gefunden, Chase. Wir haben keine Zeit mehr. Doch jetzt entdeckte Super Chase die Pfote über sich. Das Paw Patrol-Zeichen, das ist bestimmt Ryder. Ryder drehte den Scheinwerfer jetzt so, dass er auf die Schulter des Roboters zeigte. Der Meteorit ist in dem Rucksack. Rubble, kommst du da irgendwie ran? Das könnte schwierig werden, aber ich flieg mich Rubble-mäßig ins Zeug. Supergreifer! Es gelang Rubble, sich bis zu dem Roboter-Rucksack hochzuziehen. Dann stemmte er sich mit seiner Superkraft gegen den schweren Deckel. Ich sehe ihn! Rocky, kannst du ihn erreichen? Super Sauger! Super Rocky fuhr den mächtigen Sauger aus, richtete ihn auf den Meteoriten. Ich hab ihn! Und holte diesen so aus dem Rucksack. Und schnell weg mit ihm! Also ließ Rocky den Stein aus dem Weltall fallen. Hinunter in die Abenteuerbucht. Wir haben es geschafft! Oh oh. Doch es gab noch ein Problem. Die schwebende Zentrale hatte jetzt nämlich keinen Antrieb mehr, der sie in der Luft hielt. Oh nein! Und schon ging es abwärts. Sky, schnell! Wir müssen verschwinden! Sofort kam Sky mit dem Gürtel angewirbelt und die Superhunde retteten sich in die Taschen. Aber was ist mit Ryder? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Beeilung! Sky, flieg nach unten! Wir müssen vor der Zentrale ankommen! Die Superhunde erreichten sicher den Boden und landeten genau neben dem Meteoriten am Strand. Na los, raus mit euch! Gerade noch rechtzeitig. Die Zentrale kommt! Sky, wir brauchen einen Wirbelwind! Alles klar! Windreiterflügel! Ein mächtiger Wirbel entstand, den Sky genau unter die Einsatzzentrale lenkte. Die Zentrale wird schon langsamer. Aber sie ist noch zu schnell. Ich muss den Wirbelwind irgendwie verstärken. Entschlossen flitzte Chase los. Ich muss noch schneller rennen. Immer und immer wieder rannte er in Supergeschwindigkeit im Kreis herum. Er wirbelte dabei so viel Sand auf, dass ein großer Hügel entstand, der gemeinsam mit dem Wirbelwind den Sturz der Zentrale abfederte. Trotzdem war der Aufprall sehr heftig. Wir müssen Ryder finden! Ryder! Ryder, wo bist du? Eine Gestalt erschien zwischen dem aufgewirbelten Sand. Erleichtert stürmten die Freunde aufeinander zu. Wow, ich danke euch, Fellfreunde. Ihr habt das alle ganz super gemacht. Und vor allem Chase. Er war ein super Anführer. Ja! Weißt du, Ryder, ich hab einfach nicht aufgegeben. Ich hab doch gesagt, dass du es schaffst. Super Hunde! Alle Bewohner der Abenteuerbucht jubelten den Freunden zu. Nur Bürgermeister Besserwisser hatte noch nicht begriffen, was hier eigentlich passiert war, als er über die große Rutsche der Zentrale angerutscht kam. Sind wir schon auf dem Mond gelandet? Nein, nur im Sand. Hilfe! Ich stecke im Roboterkopf fest! Keine Panik, Berthold, wir holen dich da raus. Und dann gibt es eine Menge für dich zu tun. Allerdings, aufräumen. Bitte! Bürgermeisterin Gutherz streckte ihrem Kollegen bereits zwei Besen hin. Paw Patrol! Die brachte mit vereinten Superkräften erst einmal ihre Einsatzzentrale dorthin zurück, wo sie hingehörte. Jetzt noch ein kleines Stück nach rechts. So. Sie hatten es gerade geschafft, als der Meteorit plötzlich aufhörte zu glühen. Und das spürten die Superhunde sofort. Wow, ich glaube, ich habe meine Superkräfte verloren. Und ich kann nicht mehr einfach so fliegen. Keine Superkräfte mehr? Ich habe folgende vorsichtige Vermutung. Vielleicht hat der Roboter die Kraft des Meteoriten ausgesaugt. Das konnte natürlich sein. Und die Teile des Roboters waren über den ganzen Strand verstreut. Wir müssen alles aufräumen. Ärger dich nicht. Wir sind fast fertig. Von wegen. Was machen wir jetzt mit dem Meteoriten? Auf jeden Fall kommt er mir nicht noch einmal ins Rathaus. Bitte. Am besten wird sein, den Stein in den Keller der Zentrale zu bringen. Danke, Ryder. Ich danke euch allen, dass ihr die Abenteuerbucht gerettet habt. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Mit Hilfe eines Handkarrens brachten sie den Stein aus dem Weltall in den Keller der Einsatzzentrale. Es war super toll, Superkräfte zu haben. Das war so Spaß. Und verstauten ihn dort in einem großen, verschließbaren, gläsernen Kasten. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr sie irgendwann wieder. Wollt ihr ein Leckerli? Was für eine Frage. Ja. Begeistert stürmten die Superhunde mit Ryder hinaus und es wurde dunkel im Keller. Bis es ganz tief in der Mitte des Meteoriten wieder zu leuchten begann.